Achter Auftritt. Daya und Nathan. Denk doch, Nathan! Nun? Das arme Kind erschrak wohl recht darüber. Da schickt... Der Patriarch? Der Sultans Schwester, Prinzessin Sita. Nicht der Patriarch? Nein, Sita. Hört ihr nicht? Prinzessin Sita schickt her und lässt sie zu sich holen. Wen? Lässt Recha holen? Sita lässt sie holen? Nun, wenn sie Sita holen lässt und nicht der Patriarch. Wie kommt ihr denn auf den? So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? Gewiss nicht? Auch ihm nichts gesteckt? Ich? Ihm? Wo sind die Boten? Vorn. Ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen. Komm, wenn nur vom Patriarchen nichts dahinter steckt. Nathan ab. Und ich? Ich fürchte ganz was anderes noch. Was gilt's? Die einzige vermeinte Tochter, so eines reichen Juden, wäre auch wohl für einen Muselmann nicht übel. Hui, der Tempelherr ist drum. Ist drum, wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage. Nicht auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist. Getrost, lass mich den ersten Augenblick, den ich allein sie habe, dazu brauchen. Und der wird sein, vielleicht nun eben, wenn ich sie begleite. So ein erster Wink kann unterwegs wenigstens nicht schaden. Ja, ja, nur zu. Itzt oder nie. Nur zu. Daya ihm nach.